Ist sie nix Hungs? Nein. Ist sie doch Hungs? Nein. Hä? Ja, was aber gibt's, Mann? Was? Was denn los? Kollege hat Nummer gegeben und hat gesagt, ich soll dich anrufen. Ja, aber hier ist Russenverbot bei mir. Nee, hier ist Giovanni. Du bist Russe, ich Itaka. Nee, okay. Was gibt's denn? Ich wollte dich einmal anrufen und einmal bisschen was machen. Was willst du denn machen? Ich weiß nicht, frage ich dich ja. Ja? Ja. Okay, keine Ahnung, okay? Du bist ohne Sinn. Okay? Okay? Was ist okay? Okay? Zu viel Kutzerwasch gehört? Okay? Es ist okay. Oder was? Ja, okay. Was möchtest du denn jetzt direkt, Digga? Was ich direkt möchte? Ja. Ich möchte mit dir telefonieren. Bist du echt ein Italiener? Was, ja. Hast du auch so, ja, wie soll ich sagen, es wird gesagt, gemunkelt Italiener am kleinen Pischermann? Nee. Die Italiener sind hier, um deutsche Frauen glücklich zu machen. Ja. Und den Finger noch mit reinzustecken, ne? Ja, den Popo, bei Ficken. Okay? Ey, Hums. Ja. Ich bin's Kugelmann, was geht? Kugel, Alter. Was machst du, Mann? Ich bin gerade on air, glaube ich. Ich glaube auch, Alter. Ja, siehst du. Ja, korrekt. Ich wollte mal anrufen, dich grüßen, Mann. Und ja, die ganzen Kiddies, Alter, die okay, da drauf zuhören, Alter. Okay, alles klar, Alter. Missgeburten, Alter. Egal, Mann. Was, Missgeburten? Hey. Hast du gerade die Liste der Missgeburten benannt? Nee, ich meine nur die... Digga! Du, Alter, hier Trial, wisst ihr, sogar Moderator hier und nennt dich schon Missgeburten, Alter. Ja, ja, normal. Ja, heftiger Typ, Mensch. Ja, rote Kugel in der Haus. Ja, ja, ist gut. Egal, jetzt, ey. Tschüss. Hä? Egal. Ja, tschüss, ey, dann, ne? Was? Ciao. Ciao. Das ist Erde. So, hier waren noch ein paar Grüße, auf jeden Fall. Da, Sweetie, nee, ich kann nicht. Hallo, grüßt aus 18 aus Rellingen. Grüßt den Cashman, den Juice in der Ferne. Höre Bronze, natürlich die 2-to-1-Gang, die mich einfach jedes Mal zum Lachen bringt und natürlich dich,